bin gleich wieder da. Also, so, meine Herrschaften, jetzt probieren wir das Kälberne. Hervorragend, klassisch. Aber ich bin satt. Und jetzt zu den Ahnenärschen. Entzückend prachtvoll. Ein festes Viva unserer Mutter übel. Aber jetzt hast du gleich hoch der Vater übel. So, eine Kostprobe zum Nuschen. Hey! So bist narisch, was soll denn der Globes? Mutter Übel, gib mir die gesöchten Ofenrippeln, ich will sie gerecht verteilen. Da sind sie. Und jetzt hopp auf, es bangert ein Schlechtzeit, verschwind's. Und mit Ihnen, Herr Hauptmann, ja, möchte ich unter vier Augen fertig deniert. Deniert oder nix, deniert jetzt recht so. Einer wie der andere. Bei meiner großgrünen Kerzen narkotisier ich mit den gesöchten Rippeln da. Schrasse! Schrasse! Schrasse! Du, das ist die Tür! Retten Sie es weg! Geh mal! So da, mit Himbeer. Mit dem hab ich mir aufgerannt. Jetzt kriege ich wieder Luft durch die Gurgel. Aber miserabel trainiert habe ich trotzdem. Na, Hauptmann Jochel, wie hat sich denn der Schlangenfraß gemundet? Hervorragend, Herr Ebü. Mit Ausnahme der eher faden Schreisse. Da geht's ja so schlecht, war die Schreisse auch wieder nicht. Gusta und Ohrfeigen sind ihm verschieden. Wie dem auch sei, Hauptmann Jochel, ich bin zu dem Entschluss gekommen, ihn als Herzog von Liptown einzusetzen. Wie? Meine schlecht gehört zu haben. Ich hab sie bislang für einen armen Schlucker gehalten. Damit hat's jetzt ein End. Wenn Sie wollen, dann bin ich heute oder übermorgen der Kaiser von Polen. König, Herr Ebü, König. Ja, das ist ja wurscht. Dann wollen Sie also den Wenceslaus, wie man so schön sagt, ankrageln. Gar nicht so deppert, das gefreut, der hat sofort überrissen. Wenn es darum geht, dem allergnädigsten König Wenceslaus den da auszumachen, bin ich sein eingeschworenster Todfeind, der Eurige. Und für all mein Gefolge stehe ich ebenfalls ein. Darauf könnt ihr Gift nehmen. An meinen Busen, Bruderherz, es gültet. Boah, Sie stinken ja wie ein Häuselrotz, Vater Ebü. Sagen Sie, wie wär's einmal mit einem Waschstock? Was ist denn das? Das kennt er nicht, der Uitis. Du, ich werde gleich in deinen fetten Arsch treten. Geschressen. Wohlan, Jochel, das wäre alles dann erledigt. Und bei meiner großgrünen Kerzen, ich schwöre Ihnen bei der heiligen Mutter Übü, dass ich Ihnen noch morgen zum Herzog aller Liebdauer machen werde. Na sowas und noch was? Gute Goschen, mein Zucker, Arschel. Ey, Bü, Sie sind zur König kommen. Schresse noch einmal. Himmel, Arsch und Zwirn. Bei meiner großgrünen Kerzen, ich bin aufblaut. Mich haben's verraten, ich werde gekämpft. Jetzt hör schon auf mit deiner Jammerei, du, was die Zeit trinkt. Ah, ich hab eine Idee. Ich wäre einfach so um die Mutter Übi ist gewesen. Und da hat man ja auch recht. Untersteh dich, du blöde Sau. Ob ich mich das unterstehe, und zwar stand der Bede. Vater Übi! Vati! Vati, denk an die Brater nicht blöd. Jetzt muss man ja losen. Auf ihr Karriere war schon immer aus der stolze Blunzen. Entschuldigen Sie, Herr König, aber ich weiß nicht. Ich bin unschuldig. Die Mutter Übü und der Jochel sind es gewesen. Ja, was ist ihm denn, dem guten Vater Übü? Der Alkohol, Euer Majestät, ein böser Dämon. Er ist ihm wieder einmal anheimgefallen. So, so. Genau wie ich heute Morgen. Ja, einen Rausch hab ich gehabt, als wie ein Haus. Ja. Es war zu viel französischer Wein. Es ist so eine Gemeinheit von dieser Franzosen. Ja, aber, lieber Vater, wie bist du? So ist es heute halt einmal im Leben.